Bis die Europäer kamen, könnten diese Amazonas-typischen Formen des agrarbasierten Städtewesens niedriger Dichte letztlich einer Bevölkerung von 8 bis 20 Millionen Menschen im gesamten Amazonasgebiet die Existenz ermöglicht haben. Wenn man bedenkt, dass Europa im Jahr 1492 insgesamt nur eine Bevölkerung von schätzungsweise 70 bis 88 Millionen hatte, lebte hier also eine beträchtliche Zahl von Menschen in Siedlungen, die man zweifellos im Wesentlichen als urban bezeichnen muss, auch wenn sie überhaupt nicht unseren Vorstellungen von Städten entsprachen. Die beschriebenen Beispiele aus dem Amazonasgebiet wurden in den weltweiten Diskussionen um Urbanität vielleicht übersehen, weil ihnen die leichte erkennbare Steinarchitektur fehlt, die in vielen klassischen Fällen vorhanden ist. Und doch gab es dort ganz eigene Baudenkmäler. Die ersten Bauten der Llanos de Mochos in Bolivien und ihre Waldinseln haben wir bereits in Kapitel 7 kennengelernt. Seit Beginn des 11. Jahrhunderts griffen sie in immer größerem Umfang in die Landschaft ein, um ihre wichtigsten Nutzpflanzen vor Überschwemmungen zu schützen. Jetzt entstanden umfangreiche Hügel, Erdwälle und Kanalsysteme. Eher zeremonielle Bauwerke, sogenannte Erdwerkerbauer, hat man mittlerweile nicht nur überall im Nordosten Boliviens gefunden, sondern auch im Hochland des Amazonasgebietes in Ecuador, im brasilianischen Bundesstaat Acre im Südwesten des Amazonasgebiets und im gesamten östlichen Amazonasbecken. Die vielleicht dauerhaftesten Denkmäler des städtischen Lebens am Amazonas sind aber die großen Veränderungen, die man am Boden vornahm, um eine immer größere Bevölkerung zu ernähren. Eduardo Neves, Professor an der Universität von São Paulo und führender archäologischer Experte für das Amazonasgebiet, formuliert es so: Die Böden mit Terra Preta, heute auch als dunkle Erde vom Amazonas bekannt, sind vielleicht das größte Vermächtnis aus dem späten Holozän am Amazonas. Damit meint er deutlich erkennbare dunkle Bodenschichten voller verkohlter Knochen und Keramikscherben, die von der Besiedelung zurückgeblieben sind und anscheinend gezielte Versuche darstellten, die Fruchtbarkeit des Bodens durch kontrolliertes Abbrennen des Waldes und Vermischung mit nährstoffhaltigen Abfallprodukten aufrechtzuerhalten. Angelegt wurden sie wahrscheinlich im Rahmen der größeren urbanen Systeme. Lebensmittelproduzenten verlegten ihre Felder regelmäßig nach der Brandrodung, um so die Waldschicht zu erhalten und den Böden immer wieder Erholung zu ermöglichen. Die Terra Preta-Böden findet man im Amazonasgebiet fast immer in den wachsenden Siedlungen aus dem 1. und 2. Jahrtausend nach Christus. Nach heutiger Kenntnis erstreckten sie sich auf das gesamte östliche und westliche Amazonasgebiet. Ihr ungeheures Ausmaß zeugt von der Verbreitung der Bevölkerung und ihrer Gartenstädte in der Region, fährt Eduardo fort. Die Siedlungen im Amazonasgebiet sind nicht nur ein weiteres Beispiel für eine dezentrale, integrierte Form des Städtewesens, die wir so nicht gewohnt sind, sondern sie sind auch aus einem anderen Grund interessant. Sie haben zwar viele Kennzeichen städtischer Netzwerke, Handwerksproduktion, die auf verschiedene abhängige Satellitendörfer aufgeteilt ist, eine beträchtliche Bevölkerungsgröße sowie physische und ökologische Denkmäler. Was aber fast völlig fehlt, sind Anhaltspunkte für eine herrschende Klasse.